vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 23 Uhr mit Kevin Bieler. Nach dem tödlichen Schuss auf einen Jugendlichen sind in mehreren französischen Großstädten tausende Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. In Paris ist eine verbotene Kundgebung bislang friedlich verlaufen. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann. Die Polizei hatte die Kundgebung wegen des so wörtlich spannungsgeladenen Umfelds verboten. Zu den sogenannten Bürgermärschen hatten knapp 100 linksgerichtete Organisationen, Gewerkschaften und Parteien aufgerufen. Die Behörden untersagten auch eine Demonstration in der Stadt Lille im Norden des Landes. In Marseille erlaubte die Polizei hingegen einen Protestzug, allerdings mit geänderter Route. Große Demos gab es auch in Straßburg und Nantes. Der Fall des 17-jährigen Nael hatte vor knapp 2 Wochen landesweite Unruhen ausgelöst. 6 Nächte in Folge hatte es schwere Krawalle gegeben. Mehrere NATO-Staaten lehnen die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine ab. Zuletzt haben sich die Regierungen in Großbritannien und Spanien entsprechend geäußert. Auch von deutschen Außenpolitikern gab es zurückhaltende Äußerungen. Die USA hatten angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Bei einem Eritrea-Festival in Gießen in Hessen ist es zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Gegner des Festivals Flaschen und Steine. 26 Beamte seien verletzt worden. Rund 100 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Mittlerweile hat sich die Situation wieder beruhigt. Unser Reporter Alexander Gottschalk fasst den Tag in Gießen zusammen. Bereits in den frühen Morgenstunden wurden ja 60 mutmaßliche Störer festgenommen. Am Vormittag blockierten dann zahlreiche Demonstranten mehrere Kreuzungen in Gießen. Viele Straßen wurden geräumt. Das Eritrea-Festival gilt als Risikoveranstaltung, weil dort 2 verfeindete politische Gruppen aufeinandertreffen. Die Unterstützer des Militärregimes in Eritrea, zu denen auch die Veranstalter gezählt werden, und die Kritiker des Regimes, zu denen die Gegendemonstranten zählen. Sie sind es, die hier in Gießen auf die Straßen gehen, weil sie sagen, auf dem Eritrea-Festival werde Propaganda betrieben. Etwa 200.000 Menschen nehmen in Berlin an der Techno-Parade Wave the Planet teil. Die Polizei ist rund um den Tiergarten mit 1.000 Beamten vor Ort. Bislang ist alles friedlich geblieben und auch wegen der Hitze gab es am frühen Abend nur wenig Rettungseinsätze. Wave the Planet findet in diesem Jahr zum 2. Mal statt und gilt als Nachfolger der Love Parade. Weil das Sanitärkonzept lange unklar war, haben Polizei und Feuerwehr die Berliner Techno-Parade erst kurz vor dem Start genehmigt. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Deutschland, meist wolkenlos, im Westen teils wolkig und vereinzelt Gewitter, 20 bis 10 Grad. Morgen in der Westhälfte schwül und teils gewittrig, im Osten länger sonnig, 30 bis 37 Grad, an der Küste kühler. Die weiteren Aussichten: Am Montag ist es meist heiter, teils sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Verkehrsservice. Die A7 Kassel Richtung Hannover ist zwischen Northeim-Nord und Seesen wegen Bauarbeiten bis morgen 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist hier eingerichtet. Die Zeit, es ist 23.03 Uhr. This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Thank you. loving you, tuning in. Hold tight to your man, cause I'm moving in. 4x4, we're cruising in. Oh, you got me feeling good. Won't you come on, baby? Oh, you got me feeling good. You know I want you, baby. Lieblingsmusik bei Enjoy. David Guetta zusammen mit Emery und Kylo Ray. My lovely lady lumps.

Sie will einen Money in den Drink haben. Sie will einen Money in den Drink haben. in ihrem Schotterbeck ihr Herz, ey. In ihrem Schotterbeck ihr Herz, ey. Shawty ist so high und sieht Liebe überall. Ey, Shawty ist so high und sieht Liebe überall. Ey, Shawty ist so high und sieht Liebe überall. No, no. Ey, ey, Shawty ist so high und sieht Liebe überall. No, no. Ey, no, no. Ey, Shawty fühlt sich so allein. Und deshalb schmeißt sie noch ein Teil. Oh no. Shawty fühlt sich so allein. Und deshalb schmeißt sie noch ein Teil. No, no. Nie Liebe von daheim. Nie Liebe. Hatte nie Liebe von daheim. Keine Liebe. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ey, nie Liebe von daheim. So high und sieht Liebe überall. No, no, ey, no, no. Shawty ist so high und sieht Liebe überall. No, no, ey, no, no, ey. Enjoy, enjoy the music. Enjoy, enjoy. Der Party. Enjoy. Der beste Abend der Woche. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la.

the groove done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you how to move. Come, come. Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? From the speakers, run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Run, run, run, run, everybody move. Run, let me see you move. Rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. Run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset. Yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you. Now. Okay, everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Enjoy. Hey, what's up? The One Republic. Runaway. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. Go. Wait for miracles. No one will be, will be. just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh, I'll dance. Enjoy. Der beste Abend der Woche. Makes me wanna dance. Das früheste Party-Warm-up des Nordens. Enjoy the music. I've been thinking, I've been drinking, and it's in the mud and it's a toxic feeling. I ain't joking, I think I'm broken. Something triggers me at any given moment. Wasn't my plan, but it's the truth. And it ain't a phase that I'm going through. All that I am, all that I do, always seems to be revolving around you. 'Cause I could be alone or in the club, or someone else's bed. All I gotta do is think of us, and I get these side effects. Feeling like the more I'm moving on, the more I can't forget. Every time I get these side effects. People talking, and I've been dodging. Every question about you is so exhausting. I still got your number. Sometimes I wonder where you are tonight, whose body you are under. Wasn't my plan, but it's the truth. No, it ain't a phase that I'm going through. It's all that I am, it's all that I do. I could be alone or in the club, or someone else's bed. All I gotta do is think of us, and I get these side effects. Feeling like the more I'm moving on, the more I can't forget. Every time, oh, I get these side effects. Yo, ich komme mit großem Herz und Pauken und Trompeten für die Obernerds und die saufenden Proleten. Die Messdiener, Crackdealer, 68er, alle sind happy, denn der Testsieger rappt wieder. Icy Eyes, heißer Scheiß, jeder den du kennst, kennt eine meiner Lines. Hammer Typ, Hammer Flow, Hammer Sprüche, darum hängt mein Bild in Masimotos Mamas Küche. Schreib Gedichte, schreib damit Geschichte, jeder der mich disste, ist bereits Geschichte. Alter, ich kam schon mit K2 und Hammerhahn, als ihr noch irgendwo im Sack von eurem Vater wart. Der Veteran von der Repobahn, ein Pamuk hinter mir, als wär ich Uwe Seelermann. Und die Sonnenbrille, sie ist am Start, Baby. Sie ist der letzte Rest Privatsphäre. Was los, Digga, Hammer? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Was los, Digga, Hammer? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. No matter how them one shout, don't want your name trampled all down. Them can't get me out. Still around, still I move the crowd. From Hamburg way down to South, them can't get me out. No matter how them one shout, don't want your name trampled all down. Them can't get me out. Still around, still I move the crowd. From Hamburg way down to South. Ich komm mit großem Herz, dicken Kopf und kleinem Bauch. Wortgewalt tätig, aber Masterpiece ich drauf. Triple A Pass, fremd im eigenen Land. Fette Anlageberater, Afro-Deutsche Bank. Denn yo, ich komme rein. Halt ne Bass, predigt und die Sonne scheint. Was Rap ist in der Sinnkrise? Guck, wie ich es hinbiege mit Arm wie Tim Wiese. Ist ein positiver Film, den ich schieb, Typ. Vom Eppendorfer Weg bis zur Beat Street. Hier kommt die Band mit Geschmack, wenn jeder Jens Peter einen auf Fan-Gegner macht. Und irgendwo zwischen Itzehoe und Idaho kommt noch einer mit Jason Derulo featuring Tiger Flow. Ist leider so, vor uns ein Haufen Scherben, doch wir lassen uns die legendäre Stimmung nicht verderben. Was los, Digga, Hahnmann? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Was los, Digga, Hahnmann? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Them can't get me out, no matter how them one shout. Don't want your name trampled all down. Them can't get me out, still around, still I move the crowd. From Hamburg way down to South. Them can't get me out, no matter how them one shout. Don't want your name trampled all down. Them can't get me out, still around, still I move the crowd. From Hamburg way down to South. Enjoy. Der beste Abend der Woche. You said I was special, I was everything. You wanted more than pleasure, so I let you in. But should've known you'd leave me here to sink or swim. Didn't notice. Don't do me like that. Tell me what it feels like when you're alone. Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne.